Zeit, da wuchs seine Wut. Trittst du ihn entgegen, zeigst alles aus dir raus, zeigst du, wer du bist und was du brauchst. Die Zeichen sind gesetzt, drum ist die Fahne jetzt. Wirst du niemals siegen, wenn du fühlst, wie dein Land ausgebeutet wird. Schließ dich uns an und steh zu deinem Heimatland. Schließ dich uns an und steh.